Leider, der wurden leider die Lektionen, also die Lehren dieses Krieges, erst nach dem Zweiten Weltkrieg gezogen. Das war ein sehr verspäteter Lernprozess. Wichtig ist bei solchen angeblichen Lehren, dass sie nicht in den Köpfen der Menschen bleiben, sondern dass sie sich strukturell als Strukturen konkretisieren. Und das ist die EU. Die EU ist eine konkret gewordene Lehre aus diesen zwei schrecklichen Kriegen geboren, geschaffen. Und daher, meines Erachtens, und ich sage das als Nicht-Europäer, denn Australien ist noch nicht aufgenommen worden in die EU, ist meines Erachtens, also von Australien her gesehen, eine der größten Errungenschaften der Geschichte der Menschheit.